Kundgabe 1909. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.5.1941. Glaubet und haltet an im Gebet. Glaubet und haltet an im Gebet. Es ist eine besonders hohe Aufgabe, die euch für das Erdenleben gestellt wurde. Und von der Erfüllung derer hängt eine weit höhere Seelenreife ab, als sonst der Mensch auf Erden erreichen kann. Und Gott wird euch die Kraft geben, die ihr benötigt, so ihr ihn nicht vergesset und euch seine Hilfe erbittet. Was ist das Erdenleben? Nur ein flüchtiger Moment in der Ewigkeit. Was sind die Leiden und Sorgen auf Erden, gemessen an der Seligkeit, die eurer wartet, so ihr im Glauben dahingeht und in Gott lebt? In Gott leben aber heißt in der Liebe stehen. In Gott leben heißt sich ihm zu eigen geben. Ihn, allem Denken und Handeln voransetzen und tun, was er von euch verlangt. Liebe geben, eure Mitmenschen. Wer in Gott lebt, der wird seiner selbst nicht mehr achten, sondern immer nur tätig sein für andere. Denn Gott ist die Liebe. In Gott zu leben heißt also völlig durchdrungen sein von der göttlichen Liebe. Wer aber liebend tätig ist, der steht in innigem Verband mit Gott. Er ist in ihm, so wie Gott in einem jeden ist, der sich zur Liebe gestaltet, durch Ausüben von Werken der Liebe. Dass ihr nun vor Aufgaben gestellt seid, die große Liebe und Opferfreudigkeit erfordern, müsstet ihr als eine Gnade ansehen lernen. Eine Gnade, die euch die Höherentwicklung der Seele eintragen soll. Ihr dürfet niemals glauben, dass Gott der Herr wahllos die Menschen zusammenführt, um Leid über sie zu bringen, sondern dass er euch zu höherer Seelenreife gestalten will. Oft sind die Proben so schwer, dass ihr zu versagen droht. Und doch müssen solche Proben euch gestellt werden, denn es wird daran eure Kraft erstarken. Wo immer ihr Widerstände zu besiegen habt, geht eure Seele den Gang der Höherentwicklung, sofern ihr selbst tätig seid, um jener Widerstände Herr zu werden. Das Erdenleben ist bald vorüber. In der Ewigkeit wird es euch vielfach vergolten werden, was ihr an Opfern gebracht habt für euren Nächsten. Und danken wird es euch die Seele dessen, dem ihr wohlgetan habt. Doch was ihr tut, müsst ihr in Geduld und Liebe tun. Ihr müsstet euch ergeben fügen in alle Schicksalsschläge. Ihr müsstet stets und ständig Hilfe begehren von euren geistigen Freunden, die immer euch zur Seite stehen, wo ihr sie benötigt. Ihr müsstet sie rufen, auf dass sie euch beistehen können in jeder Not der Seele und des Leibes. Und so ihr immer nur Gott vor Augen und im Herzen habt, so ihr fest und unerschütterlich glaubt, dass er der Herr ist, dem alles untertan ist im Himmel und auf Erden, so ihr die Liebe dessen euch zu erringen sucht, habt ihr auch die Macht und ihr werdet Herr werden über alle Misshelligkeiten. Ihr werdet an Kraft und Stärke zunehmen und auch euer Erdenlos wird nun ein leichteres sein. Denn wer die Prüfungen überwindet, hat ewig nichts zu fürchten, denn sein Glaube und sein Gebet hilft ihm in allen Nöten, wenngleich es erscheinen mag, als seien die Prüfungen unüberwindlich. Einen Helfer habt ihr stets zur Seite, so ihr dessen Hilfe begehrt. Dieser aber hat große Macht und wird wahrlich auch seine Macht anwenden, so euch Gefahr droht. Darum glaubet und haltet an im Gebet. Amen.